Kundgabe 5348. Empfangen durch Bertha Dudder am 31.03.1952. Christusproblem. Schaubarer Gott. Ihr bekennet euch zu mir, und also bekenne ich euch auch vor meinem Vater. Was das heißen soll, werdet ihr dereinst erfahren an euch selbst, wenn ihr eingehet in das Reich des Friedens, wo euch Liebe entgegenstrahlt, die von mir ausgeht, wo der Vater euch mit seiner Liebe umfängt, weil ihr durch Jesus Christus zu ihm gefunden habt, weil ihr die Kraft bezoget aus dem am Kreuz erworbenen Gnadenschatz und mit dieser Kraft eure Wesenswandlung vollzogen habt und also zur Liebe geworden seid. Ohne Anerkennen meines Erlösungswerkes würdet ihr aber niemals den Weg finden zur ewigen Liebe, denn ihr selbst seid aus eigener Kraft zu schwach und brauchet unwiderruflich meine Hilfe, meine Gnade und meine Kraft, die ich euch aber nur zuwenden kann, wenn ihr mich anerkennet als Erlöser der Welt, als Gottes Sohn, den die ewige Liebe zu euch Menschen sandte, um euch zu retten. Es ist ein Wesen, das aus mir hervorgegangen ist, zur Erde gestiegen und nahm mich, den Vater, in aller Fülle in sich auf. Es ließ sich gänzlich durchstrahlen von meiner Liebekraft und konnte nun auch den Erdenkindern den Weg weisen zu mir, der aber nur über dieses Wesen, über Jesus Christus führt. Ihr könnet nicht Jesus Christus ausschalten, ihn umgehen und glauben, auf einem anderen Wege auch zu mir zu gelangen. Ihr müsset euch ihm anschließen. Ihr müsset ihm nachfolgen. Ihr müsset ihn bekennen vor der Welt. Dann erreichet ihr auch sicher euer Ziel. Jesus Christus führt euch zu mir hin. Zum Vater bringet er euch, der Gestalt angenommen hat, durch ihn, der nun sich euch schaubar vorstellt in Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Ihr werdet das schwer verstehen, doch nur so lange, wie ihr noch nicht wisset, dass mein Urwesen Liebe ist, dass ich ein Geist bin, der die ganze Unendlichkeit erfüllt und der sich also manifestierte in Jesus Christus, um euch Menschen ein schaubarer Gott zu sein, dem ihr euch wie Kinder anvertrauen könnet, der euer Vater ist von Ewigkeit und auch als Vater von euch geliebt werden will. Ich und er ist eins, denn es war meine unendliche Liebe, die mich zu meinen Erdenkindern zog, die sie errettete aus tiefster Nacht, aus den Banden des Satans, durch den Tod am Kreuze. Dass ich mich einer menschlichen Form bediente, war notwendig, weil ich als Geist weder leiden konnte, noch euch ein sichtliches Werk der Erlösung am Kreuz hätte bieten können, solange ihr selbst nicht geistig schauen konntet und nur das für euch von Eindruck war, was menschlicherweise vollbracht wurde. Doch auch diese menschliche Form war mein Werk. Die darin sich bergende Seele war mein Werk. Nur war sie als selbstständig hinausgestellt, um sich selbst zur höchstmöglichen Vollendung zu bringen, die der Mensch Jesus auch auf Erden erreicht hat durch seine Liebe zu den Mitmenschen und seinen Tod am Kreuze. Die Liebe aber war ich selbst, der sich nun also in ihm barg als ewige Gottheit, bis Jesus verklärt aufstieg zum Himmel. Ihr Menschen könnet Jesus Christus nicht von mir trennen, denn ich war in ihm und also er in mir. Jesus Christus war die Liebe selbst, also war er auch Gott, der in sich die Liebe ist. Und alle Wesen, die sich zur Liebe gestalten, sind gleichfalls verschmolzen mit mir und werden mich schauen dürfen in Jesus Christus, der mich auf Erden in aller Fülle aufgenommen hat, der die Verschmelzung mit mir schon auf Erden vollzog und ewig nicht mehr außer mir sein kann. Amen.